Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, Alaf. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen, etwas kürzeren Woche. Begrüße ich euch ganz herzlich und heute Abend haben wir ausnahmsweise mal ein offenes Thema. Ausnahmsweise im Gegensatz zu den anderen Dienstagen. Also wenn ihr mit mir reden wollt, ruft ganz einfach an. Zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Falls ihr überhaupt noch reden könnt, wahrscheinlich liegen jetzt ganz viele im Halbkoma vor den Fernsehern oder vor den Radiogeräten. Also wie auch immer, wenn ihr mit mir reden wollt, 0800 5678 111. Billy ist die Erste oder der Erste. Die Erste? Die Erste. Die Erste. Billy, ich grüße dich. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Auch eine Karnevalsfrau? Jein. Jein, also ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ja klar, auf jeden Fall. Das ist dein Thema oder ist das nicht dein Thema? Nee, das ist leider nicht mein Thema. Sondern? Ich fange direkt was an mit was nicht ganz so Erfreulichem. Mhm. Und zwar der Tod eines Unbekannten. Mhm. Der Tod eines Unbekannten? Ja, und zwar war ich halt unterwegs gestern bei einem Kumpel gewesen. Mhm. Und dessen Nachbar oder so kam halt an, griff sich an den Hals und sagte, er kriegt keine Luft mehr. Mhm. Ja, dann habe ich natürlich Notruf gemacht. Wo war das? Auf der Straße? Ja, im Prinzip so vor so Wohnhäusern. Mhm. Im Prinzip so direkt vor einem Hauseingang. Mhm. Am Tage? Ja, so abends rum. Mhm. Und kriegte halt keine Luft mehr. Ich habe Notruf gemacht. In der Zeit, wo ich noch am Telefonieren war, ist er dann halt zusammengebrochen und lag dann im Prinzip direkt hinter der Haustür in so einem Flur. Mhm. Also haben halt noch andere, die da waren, den hingelegt. Mhm. Und ja, Wagen war nun unterwegs. Und dann habe ich mich halt in der Zwischenzeit gekümmert, was man halt so macht, auf die Seite legen bei Bewusstlosen. Mhm. Puls kontrolliert, Atmung kontrolliert. Und ja, das war alles soweit vorhanden. Man konnte auch nicht erkennen, dass jetzt irgendwie die Atmung nicht ausreicht oder so. Mhm. War halt nicht. Und ich bin selber Rettungssanitäter, von daher denke ich, dass ich das schon so ein bisschen beurteilen kann. Wie praktisch dann in dem Moment? Ja, hat leider nicht viel geholfen. Und ja, wir haben halt alles gemacht, was man so machen kann ohne Gerätschaften. Mhm. Und dann kam natürlich auch relativ schnell Notarzt-Rettungsdienst. Und wir haben dann halt angefangen, den zu beatmen, weil er halt schon länger bewusstlos war. Dann macht man es halt relativ gerne, dass man dann einen Tubus legt, also einen Schlauch in die Luftröhre. Mhm. Und es reichte wohl dann auch nicht mehr von seiner Atmung aus. Der Puls ging runter, bis nicht mehr vorhanden, sprich, die mussten ihn wiederbeleben. Mhm. Habe ich natürlich noch mitgeholfen. Und dann hat er auch wieder einen Puls gehabt und sind dann halt in den Wagen rein. Da hatte er dann wieder keinen Puls. Das alles im Hausflur? Nee, da war er schon im Wagen. Im Wagen schon, Also erstmal Wiederbelebung. Aber du warst die ganze Zeit dabei, auch im Wagen dann? Ja, ich bin dann nachher nicht mehr mitgefahren, aber in den Wagen bin ich noch mit rein, habe also im Prinzip zweimal miterlebt, dass er keinen Puls mehr hatte. Mhm. Weißt du denn, was aus dem Mann jetzt geworden ist? Ja, der ist halt gestorben. Der ist gestorben? Im Krankenhaus? Gestorben. Ich nehme es an, ja. Mhm. Mhm. Also, wildfremder Mann für dich, ne? Ja. Wie alt war der ungefähr? Mittleren Alters. Mhm. Also 40? Ja, so ungefähr. Mhm. Woher weißt du, dass er verstorben ist? Dadurch, dass halt dieser Kumpel von mir der Nachbar von dem ist oder halt da in der Nähe wohnt. Achso. Hatte ich ihn gebeten, was er mir sagt. Mhm. Also ich habe ihm unter uns gesagt auch keine gute Prognose mehr gegeben, so wie es aussah. Also es ist halt jetzt so, warst du quasi dabei? Wenn auch für dich sehr ein fremder Mensch quasi gestorben ist, vor dir, in deiner Anwesenheit. Ja, aber das ist nun nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Darauf wollte ich hinaus. Wenn du Rettungssanitäterin bist, bist du ja ständig mit solchen Dingen konfrontiert. Ja, Das ist ja das, was ich so kurios finde. Also normalerweise hat man dann halt, es ist zwar sehr bedauerlich, wenn Leute sterben, nach einer Wiederbelebung oder aber es haut die Wiederbelebung nichts bringt, aber da hat man dann normalerweise halt nach ein, zwei Stunden mit abgeschlossen. Aber dieses Mal ist das bei dir nicht der Fall. Ja, und ich weiß nicht, also im Dienst macht es mir halt wirklich nichts aus. Und jetzt war ich privater und ich habe überhaupt keinen Kontakt zu den Menschen. Aber ich frage mich halt schon so, hätte ich irgendwas besser machen können oder so. Ich habe natürlich dann auch mit Kollegen gesprochen. Die haben mir natürlich gesagt, also so wie du mir das erzählst, ist es alles wunderbar gelaufen und mehr hättest du nicht machen können. Wie erklärst du dir das denn? Wie, Frage vorher, wie lange arbeitest du als Rettungssanitäterin? Seit über einem Jahr. Ist das also ich habe damit auch schon länger zu tun, aber... Das ist dein Hauptberuf, ne? Oder machst du das nebenher? Sowohl als auch. Wieso wohl als auch? Also offiziell studiere ich. Ach so. Und wie oft bist du im Einsatz als Rettungssanitäterin? Also im Moment nicht so viel, weil ich halt mich mehr um mein Studium gekümmert habe, aber also es ist beileibe nicht meine erste Leiche gewesen. Okay, also du hast diese Erfahrung gemacht. Studierst du auch Medizin? Ja. Wieso? Warum zögerst du? Naja, es ist halt so Rettungssanitäter, Medizinstudent und so. Verstehe ich nicht. Ja, es ist halt relativ häufig, dass Rettungssanitäter, Medizin studieren. Ja, ist okay. Ja, tue ich. Ja, was ist da schlimm dran? Ja. Vielleicht sollte ich das Studium etwas ernster nehmen und etwas weniger arbeiten. Na gut, das ist ein anderes Thema. Wie erklärst du dir das denn, dass dich das jetzt doch relativ umhaut oder beschäftigt? Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht, weil ich halt einfach keine Geräte da hatte und... Ja, vielleicht wirklich, weil es dich quasi privat erwischt hat, ne? Dass du privat damit konfrontiert worden bist. Naja, ich meine, da muss ich natürlich irgendwo auch mit rechnen. Musst du rechnen, ja. Aber vielleicht ist das irgendwie eine Erklärung, wenn... Ist ja schon auffällig, dass du sonst damit, ich sag mal, relativ professionell umgehst und jetzt doch relativ berührt bist von der ganzen Sache. Und du brauchst ja nun offensichtlich keine Vorwürfe zu machen, wie du das geschildert hast. Was hättest du anders tun können noch? Nichts? Tja, wahrscheinlich schon, aber... Wie wahrscheinlich schon? Ich meine, ich frag mich halt trotzdem die ganze Zeit, hätte irgendwas anders laufen können? Im Endeffekt... denke ich mal schon, dass die Leute, die mir sagen, es ist gut so, wie es gelaufen ist, dass die halt recht haben. Die haben recht. Und ich würde an der Stelle jetzt auch mal, es ist ja noch sehr frisch, das einfach mal noch ein paar Tage in dir sacken lassen, in der Hoffnung, dass du dann schon ein relativ distanziertes Verhältnis dazu bekommst. Das ist wirklich noch sehr frisch. Ja. Aber ich kann dir trotzdem anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Wochen redest jetzt. Möchtest du das? Wahrscheinlich gar nicht so eine dumme Idee. Finde ich auch. Eine ziemlich schlaue Idee sogar. Das ist die Petra heute Nacht. Du legst auf. Petra ruft dich an. Alles klar. Billy, mach's gut. Danke, tschüss. Du auch. 0800 5678 111. Ihr könnt mir auch gerne ein bisschen was vom Karneval erzählen, falls ihr tolle Sachen erlebt habt im Karneval. Abgefahrene Sachen, schräge Sachen. Sex im Karneval soll es ja auch geben, wenn der ein oder andere da vielleicht irgendwas erlebt hat, was man so ein bisschen erzählen kann, was uns allen Freude macht zuzuhören. Ruf mal an 0800 5678 111. Nicole, 23 Jahre alt. Morgen. Hallo. Hallo Nicole. Ja, mein Problem ist, mein Vater trägt Frauenkleider. Dann Entschuldigung, wenn ich kann erstmal so lache. Es hat nichts mit Karneval zu tun, ne? Nein. Er macht das. Also das Bedürfnis hat er wohl schon länger, aber er macht das jetzt so seit einem Dreivierteljahr bis Jahr. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Nein, um Gottes Willen. Wohnen die Eltern zusammen? Ja, die wohnen noch zusammen. Die sind auch beide verheiratet. Seit einem Dreivierteljahr macht er das? Ja, er kauft sich dann immer Sachen. Es gibt da so eine Läden und dann kauft er sich das. Macht er es erst seit einem Dreivierteljahr oder weißt du oder wisst ihr das erst? Also ich weiß es ungefähr erst seit einem Dreivierteljahr. Und meine Mutter hatte mir dann erzählt, dass meine Oma, also seine Mutter, früher, sie hat schon mal ein Frauenkleid bei ihm im Bett gefunden. Sie hat sich aber nichts dabei gedacht. Sie hat gedacht, ist vielleicht von seiner Freundin. Also früher, als er noch ein junger Mann war? Als er noch ein junger Mann war. Wie alt ist er heute? Heute, ja, er wird jetzt 45. 45? Ja. Ist auch noch nicht so ganz alt. Nee, ist auch nicht. Wie hast du das jetzt rausgekriegt? Ja, so. Meine Mutter hat mir das erzählt. Ich weiß nicht mehr, wie das gekommen ist. Meine Mutter hat mir das denn erzählt. Hat deine Mutter das denn vom Dreivierteljahr auch erst rausgekriegt oder hat die das schon länger irgendwie mitgekriegt? Ja, sie hat das wohl schon länger gewusst. Mhm. Aber sie wollte uns das wohl immer nicht sagen, weil wir waren ja auch noch klein. Mhm. Ich habe auch noch kleinere Geschwister. Achso, dann weiß sie es doch schon sehr viel länger, ne? Wenn, ja, nehme ich mal an, ja. Ja. Und wie geht deine, ist die wichtigste Frage erstmal, wie geht deine Mutter damit um? Ja, ich glaube schon, dass sie das ziemlich mitnimmt, aber sie zieht das ins Lächerliche. Ich meine, sie erzählt das denn so und dann erzählt sie letztens zum Beispiel, ist er morgens mit Miniröckchen und Stöckelschuhen ist er in die Küche gekommen zum Frühstückessen. Mhm. Aber es wohnen keine Kinder mehr im Haus? Doch. Meine beiden Schwestern wohnen noch zu Hause. Die waren aber schon aus dem Haus raus? Ja, die waren schon raus. Die wissen das, aber er weiß nicht, dass die das wissen. Ach so. Die machen das, die ziehen das dann auch immer ins Lächerliche. Mhm. Die sagen auch schon nicht mal Papa, wenn die von ihm reden, die sagen dann, was macht denn der Alte? Der Alte? Der Alte, ja. Sollten Sie vielleicht lieber sagen, was macht die Alte? Oder? Ja, so ein bisschen. Nee. Lebt er das denn ausschließlich zu Hause aus? Oder ja, geht ja, er schließt sich ins Schlafzimmer ein. Mhm. Und dann, meine Mutter kommt vor um zwei, kommt sie manchmal nicht ins Bett. Und dann hat sie mir erzählt, was er sich da so gekauft hat. Strapse, Corsagen, Stöckelschuhe. Und dann sitzt er da im Schlafzimmer mit seinen Strapsen und Stöckelschuhen. Und ja, lässt und geilt sich daran auf. Und geilt sich daran auf. Also ja. Das heißt, deine Mutter hat das auch so erzählt, dass das eine sexuelle Variante hat, das Ganze. Ja, er hat selber zu ihr gesagt, dass ihm das den letzten Kick gibt, also sozusagen. Und dann meine Mutter hatte vor kurzem Geburtstag. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, geh mal ins Schlafzimmer und guck mal seinen Kleiderschrank. Und ich gehe da rein. Und dann, mich hat fast der Schlag getroffen. Da hängt vor seinem Kleiderschrank ein dickes Vorhängeschloss. Mhm. Mhm. Und dann hatte sie uns erzählt, früher hat er die Sachen immer mitgenommen zur Arbeit im Karton und dann im Kofferraum und so. Und dann habe ich mir zu ihr gesagt, was ist denn, wenn ein Unfall ist? Mhm. Und das Auto ist Schrott und die rufen dann da vom Krankenhaus an, ist das ihr Mann oder was? Ja. Ja, und das hat sie ihm wohl irgendwie gesteckt und seitdem... Sind die eingeschlossen, die Kleider? Sind die eingeschlossen, Wie ja. kauft er sich die denn? Kauft er sich die alleine oder mit deiner Mutter zusammen? Ja, manchmal fahren sie zusammen. Mhm. Also sie sitzt dann die ganze Zeit im Auto. In Hamburg gibt es dann so ein Kaufhaus, so ein Erotik-Kaufhaus. Und da hält er sich dann so 2-3 Stunden auf. Ach. Und dann kann er es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Und die Sachen anzuziehen. Und die Sachen anzuziehen. Sind das denn ausschließlich solche Erotik-Anziehsachen? Oder geht er auch schon mal zu C&A oder weiß ich zu wem? Und Nee, das sind nur so eine Erotik-Anziehsachen. Nur Erotik-Sachen. Ja. So, wenn der dann nachts da im Schlafzimmer sitzt mit seinen... Stöckelschuhen und weiß ich, was er alles anhat. Mhm. Und das turnt ihn ja sexuell irgendwie an. Ja. Und dann kommt um 2 Uhr deine Mama da rein. Was passiert dann? Nein, sie platzt da nicht rein. Das ist abgeschlossen. Ach so, na gut, aber irgendwann kommt sie dann... Wenn er meint, er ist fertig oder er braucht nicht mehr, dann kommt er raus. Was heißt denn fertig? Was naja, dann zieht er sich wieder um und dann... Aber nun ist er doch in sexuell richtig in Fahrt gekommen. Muss deine Mutter dann ran? Ja, manchmal kommt sie dann auch zu uns, hier zum Kaffee, und dann sagt sie dann, ja, er hat mich wieder weggeschickt. Dann will er sich in der ganzen Wohnung bewegen. Mhm. Und er will jetzt auch in der Küche, die wohnt auf einem kleinen Dorf, und er will auch in der Küche jetzt Jalousien anbringen, weil das könnte man ja von draußen sehen. Worauf ich hinaus wollte war, wenn er dann sexuell in seine Leidenschaften geraten ist, läuft denn dann was Besonderes zwischen ihm und deiner Mutter? Will er das Sex mit deiner Mutter haben? Nee, also das soweit ist doch gleich ich weiß, klar. Soweit ich weiß, läuft da schon lange nichts mehr. Gar nichts mehr? Unter Nein, dem gar Moment. Nichts mehr. So, nun klingt das alles immer so ein bisschen witzig und man kann darüber auch witzig reden. Ja. Aber ich glaube, wenn man in der Situation, in der Familie so lebt, ist das alles andere als witzig. Mhm. Ne, glaube ich, für deine Mutter bestimmt. Ja. Hat deine Mutter sich dann so weit arrangiert damit, dass sie sagt, okay, er ist so, ich akzeptiere ihn so und ich will bei ihm bleiben? Oder hast du die Sorge als Tochter jetzt auch, dass die Ehe vielleicht doch daran kaputt gehen könnte? Na, die Ehe, die ist schon lange kaputt. Mhm. Meine Mutter hat auch schon 2-mal die Scheidung eingereicht Ach so. Und wieder zurückgezogen, aber nicht aus diesen Gründen, sondern aus anderen Gründen. Und sie ist jedes Mal wieder zurückgegangen. Mhm. Und ich denke mal, dass sie sich so weit arrangiert hat, dass sie sagt, na gut, ich kann vielleicht damit leben und er fasst sie auch nicht mehr an. Ich meine, sie lässt sich ja nicht mehr anfassen. Ja gut, aber ich vermute mal, dass deine Mutter auch in dem Alter ungefähr ist. Ist sie? Ja, 39 ist sie. Na siehst du, das ist doch dann auch kein Leben für sie. Nee. Dann wäre eine Scheidung doch das Klügste, dass sie getrennte Wege gehen und sich vielleicht in irgendeiner Weise, dass sie eine Bekanntschaft oder eine Freundschaft vielleicht halten können. Ja, das habe ich ihr auch schon gesagt, aber in der Beziehung würde ich mal sagen, sieht sie auch viel das Finanzielle, weil meine Mutter arbeitet nicht. Mhm. Sie hat Rheuma. Und er verdient immer gut in seinem Job. Was macht denn er vom Beruf? Mein Vater ist Lokführer. Lokführer? Ja, er ist Lokführer. Aber er fährt die Lok nicht in New York und so? Nein, er macht das nur zu Hause. Das ist ja wahrscheinlich vollkommen abgefahren, ne? Wenn die Kollegen das wüssten, die würden den Glauben an die Welt verlieren, ne? Genau, das glaube ich allerdings auch, ja. Jetzt haben wir so viel über ihn und deine Mutter geredet, was ja auch wichtig und richtig ist, aber wie empfindest du denn das als Tochter, 23-jährige Tochter, dass dein Vater, dein Papa so drauf ist? Also erstmal ist es, eigentlich ist es gar nicht mein richtiger Vater, es ist nur mein Stiefvater, so. Aber er hat mich aufgezogen. Also ich habe auch über Papa gesagt und so. Aber so wie meine Mutter jetzt vor 2 Wochen Geburtstag hatte, wo ich, dann kam er dann rein in die Stube, dann war er auch wieder in diesem Erotik-Kaufhaus und dann ist er erst vom Keller hoch ins Schlafzimmer, hat seine Sachen weggebracht und dann hat er uns erst guten Tag gesagt, ich hätte mich wegschmeißen können. Wenn man ihn so sieht, der ist ganz klein und man kann sich das nicht vorstellen und irgendwie, ich habe mich geekelt, ihm die Hand zu geben. Also du hättest dich wegschmeißen können im Sinne von Ekel? Ja, das kann man nicht beschreiben, weil wenn man ihn sieht, kann man sich sowas nicht vorstellen. Das sieht eigentlich ganz normal aus wie ein Familienvater. Aber warum empfindest du Ekel? Ekel ist ja nun ein sehr, sehr drastisches Gefühl. Naja, warum Ekel? Du kannst ja einfach auch so auf dem Standpunkt stehen, es ist bizarr, was er da macht. Nehmen wir das Wort mal. Und das ist für meine Mutter schwierig und so, aber warum Ekel? Ekel ist das nicht. Das kann man nicht beschreiben. Das ist so ein komisches Gefühl. Aber ablehnend. Ja, so, weil... Ablehnend, weil er so ist, wie er ist, oder weil er dadurch die Mutter auch sehr... Ja, genau. Ja, weil wegen meiner Mutter, ne? Wegen der Mutter eher. Ja, und wegen meinen beiden kleinen Schwestern. Wie alt sind die? Eine ist 16 und eine ist 14. Weiß er auch, dass du das weißt? Nee, das weiß er nicht. Wie soll das jetzt weitergehen? Tja, also ich kann da sowieso nichts machen. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, du hör mal zu und es wäre vielleicht besser, wenn ihr euch trennen würdet oder du gehst zur Therapie oder... Nee, ich finde, dass du... Eine Frage noch, was mir gerade... Du hast gesagt, er wohnt auf einem kleinen Dorf, deine Eltern, ne? Ja. Ist da noch nie irgendetwas durchgesickert? Nee. Eigentlich wohnt seine ganze Familie da. Und meine Mutter, die konnte das wohl auch nicht für sich behalten und die hat das dann seiner Mutter erzählt und die hat nur den Kopf geschüttelt. Weil die haben auch nicht so das Geld, aber für solche Sachen hat er dann halt das Geld. Du kannst im Prinzip, Nicole, nur auf deine Mutter einwirken, auch wenn es da finanzielle Probleme geben könnte, eventuell, dass sie sich dennoch von diesem Mann trennt. Nicht, weil er so ist, wie er ist, sondern weil die keine Ebene miteinander haben. Und insofern dann doch so, weil er ist, wie er ist. Die kann ja nicht die nächsten 40 Jahre ihres Lebens in einer solchen häuslich-familiären Situation leben. Das ist doch, ich stelle es mir bedrückend und vor, als wäre das die Hölle. Ja, das denke ich auch mal, ja. Es muss doch auch einen Weg geben, dass die Frau auch irgendwie finanziell über die Runden kommt und auch nochmal eine Chance kriegt für ein neues eigenes Leben mit ihren 39 Jahren. Ja, da versuchen wir ja immer, mein Opa und meine Tante und so, wir versuchen immer, wir sagen immer, Mutti, und trenn dich von ihm, irgendwie geht das schon, aber... Sie will halt nicht. Oder sie will halt nicht richtig. Sie will schon, aber sie will vielleicht nicht. Ja, immerhin, wenn sie schon 2 Anläufe unternommen hat, die Scheidung durchzuziehen, ist da schon ein großer Wille da. Ne? Vielleicht solltet ihr nochmal rausfinden, warum sie wieder die Rückzieher gemacht hat und sie da noch mehr unterstützen von außen. Ja. Glaubst du denn, dass dein Vater, dein Stiefvater, ist der auch homosexuell, ist der schwul? Also meine Mutter hat mir mal erzählt, er hatte, wo er also gelernt hat, in der Lehrzeit hatte er auch mal was mit einem Mann. Vielleicht ist er bi. Ich meine, dagegen habe ich nichts. Es gibt auch viele Leute, das kenne ich auch hier aus der Sendung, auch Männer, die auf Frauenkleider stehen und die sind nicht schwul. Die haben ein heterosexuelles Leben, Sexleben, aber stehen dennoch auf Frauenkleider. Gibt's? Na, das weiß ich nicht. Und er geht auch nie mal so nach Hamburg. Nein, er kauft sich das dann nur, fährt nach Hause und dann schließt er sich gleich ein und dann bleibt er da ein paar Stunden drin. Es ist ja auch alles sehr tragisch. Die Situation der Mutter ist sehr tragisch, aber auch seine Situation auch, Nicole. Ja. Seine Situation auch. Was muss dieser Mann für einen Druck haben, wenn er die ganze Ehe so in so einem Zwiespalt gelebt hat? Und ich könnte schwören, wenn der wenn man ihm freien Lauf ließe, ginge der natürlich gerne mit seinen Pumps und seinem Minirock mal auf die Rolle nach Hamburg. Und er kann das nicht und er traut sich das nicht. Sehr, sehr traurig alles letztendlich. Er kann ja auch nicht aus sich raus, weil er ja auch auf Arbeit oder so kann sich ja nicht outen. Ja, ja. Aber vielleicht wäre es für ihn auch ein Befreiungsschlag, wenn so eine Ehe geschieden würde. Also nochmal, unterstützt deine Mutter diesbezüglich doch noch mehr. Ich glaube, das ist das Richtige, was ihr machen könnt. Das Einzige, was ihr auch tun könnt. Ja. Alles Gute. Gut, danke schön. Tschüss, Nicole. Tschüss. Tschüss. So, es ist 1.20 Uhr. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Zeit für eine kleine Postecke, die ich euch präsentieren möchte. Wir haben einen Fax bekommen von einem nicht genannten Menschen. Ein SMS-Fax, die ja sehr modern werden mittlerweile. Er schreibt, oder sie schreibt: Hallo Domian, mich interessiert deine Sendung sehr. Ich hätte gerne einmal gewusst, welchen Hauptberuf du ausübst. Das ist eine sehr gute Frage, die wir hier eigentlich noch gar nicht thematisiert haben. Also, tagsüber bin ich Chef einer Nacktputzfirma. Und ich habe unter mir 5 Frauen, nackte Frauen, schöne Frauen und 2 schöne nackte Jungs. Das ist meine Tagesbeschäftigung und abends gehe ich dann hier und nachts gehe ich hier dann zum WDR und mache diese Sendung. So, dann ein Fax aus Gummersbach. Rainer schreibt: Hallo Domian, warum sprichst du immer so schlecht über deine Geburtsstadt Gummersbach? Hier ist es doch auch schön. Und nicht jeder kann nach Köln umziehen. Viele Grüße, Rainer. Also Rainer, ich gebe dir natürlich recht. Gummersbach ist auch schön. Und nicht jeder kann nach Köln umziehen. Also nichts für ungut. Dann ein Fax. Das ist eine Resonanz auf eine Anruferin letzte Woche. Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau hier in der Sendung, die ein totes Kind bei sich trägt, das gestorben ist. Und die Geburt wird erst in einigen Wochen sein und die Anruferin machte sich Sorgen oder hatte Angst vor dem Anblick des toten Kindes, wenn es denn geboren wird, und sie war sich nicht sicher, ob sie dem Kind einen Namen geben soll. Das heißt, sie war sicher, aber die Umwelt hat gesagt, das ist halt nicht mehr so wichtig, diesen toten Fötus irgendwie mit einem Namen zu benennen. Daraufhin hat mir Britta gefaxt und sie schreibt: Meine Oma hat vor ca. 65 Jahren ein fast fertiges Baby tot zur Welt gebracht, welches sie vorher tot mehr als 6 Wochen im Körper hatte. Auch sie hat gegen den Willen ihrer Ärzte darauf bestanden, das Kind zu sehen. Das Baby, ein Junge, hat ausgesehen wie ein winziger Greis. Darüber haben wir ja auch nachgedacht, wie mag es denn wohl aussehen. Also das Kind hat ausgesehen wie ein winziger Greis. Meine Oma hat diesen Anblick nie verwunden, hat aber auch bis an ihr Lebensende gesagt, dass alles viel, viel schlimmer für sie gewesen wäre, wenn das Kind für sie kein Gesicht gehabt hätte, also wenn sie es nicht gesehen hätte. Dazu hat uns also Britta gefaxt. Und noch ein Schreiben von Ina, 29, aus Bad Salzuflen. Hallo Domian, ich war ganz von den Socken, als du dich mit der 93-jährigen Charlotte unterhalten hast. Eine tolle Frau, so wach und so sympathisch. Ich finde es übrigens ganz toll, dass in deiner Sendung wirklich alle Altersschichten mitmachen, von 11 bis 93 Jahre. Das gibt es wohl nur noch bei Thomas Gottschalks Sendung Wetten, das. Mach weiter so. Viele Grüße, Ina. Ina, das freut, das sage ich auch immer wieder, das freut mich auch ausgesprochen, dass wir hier alles vertreten haben, wirklich von den ganz Jungen bis zu den doch sehr viel älteren Leuten, und eben die 93-jährige Charlotte vorige Woche war der absolute Rekord hier und ich war auch ganz begeistert von der Charlotte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihr zu unterhalten. So, es geht weiter mit Nina und Nina ist 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Nina, was ist dein Thema? Ah, mein Thema, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Mein Thema ist halt, dass ich seit 2 Jahren ein Pferd habe. Ein Pferd? Ja, ein Pferd. Ja. Also, und den habe ich halt damals schon bekommen. Da war er halt sehr unterernährt und sehr krank und so. Wie heißt er? Tito. Tito? Hm. Den haben wir dann halt aufgepäppelt und alles gemacht und getan. Tierärzte da gehabt, Aufbau, Medikamente hat er bekommen, alles. Dieses erste halbe Jahr stand er eigentlich quasi nur rum und man ist mit ihm nur spazieren gegangen, damit er halt wieder Kräfte sammelt und so. Und die Schädigungen aus seiner Jugend, die sind halt weitaus schlimmer, wie wir immer dachten. Mhm. Ich war halt letzten Sommer bei einem Tierarzt in der Nähe hier. Das soll auch ein Spezialist sein für Beine, weil mein Pferd schleift mit einem, also ich hatte früher mit beiden Beinen geschliffen. also hinten, dass wenn man über Asphalt geht, dass der Asphalt wirkte dann quasi wie so eine Nagelfeile, dass dann der Huf immer kürzer wurde und ja. Und dann haben wir das halt bis zu einem gewissen Grad weggekriegt und jetzt macht er das halt immer noch mit dem linken Bein, dass er das halt so nachschleift. Und ich war halt im Dezember in Utrecht in der Uniklinik und in der Pferde-Uniklinik? Ja. Eine Tierärztliche? Tier-Uniklinik, ja genau. Für Pferde halt, Spezialabteilung und die konnten uns da halt auch nicht weiterhelfen. Wir haben dann mit Schmerzmitteln versucht, da irgendwo eine Therapie herbeizuführen. Und dann sollte der stehen bleiben, aber das hatte sich dann alles noch verschlimmert. Und dann haben wir halt wieder angefangen, den ganz normal zu bewegen. Dann wurde es auch so von den Symptomen her halt besser. Und und heute? Das war im Dezember? Ja, gestern war ich halt, weil halt diesen letzten Takten, den kriegen wir halt nicht weg. Und dann war ich halt gestern in Hochmoor in einer Superklinik. Oh. Und da war halt auch ein Tierarzt, der hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen. Und dann mussten wir das Pferd vorführen, also mit dem an der Hand laufen. Dann musste ich den vorlongieren, dann musste ich den vorreiten. Hat er denn was Positives gesagt, der Tierarzt, dass er das in den Griff kriegt? Nee. Das ist, du klingst ja ganz angeschlagen, du kriegst ja ganz super traurig, weil Tito nicht zu heilen ist. Nein, ist er nicht. Wie alt ist denn Tito eigentlich heute? 5. 5 Jahre, ist das alt für ein Pferd? Nee, nein. Ganz jung, ne? Also in seiner Größe, der ist halt recht groß. Ich sag mal so, so Ponys werden 25, 30, 32 Jahre, wie alt auch immer. So alt. Aber so ein Großpferd, so ein richtig großes Pferd, so 25, wenn es 30 wird, dann ist es schon steinalt. Aber Tito ist ein großes Pferd, kein Pony. Nein, ich bin auch selber sehr groß. Nein, es ist ein ganz normales, großes Pferd. Ein großes Pferd und eine große Nina. Ja. Ist das jetzt, habe ich das richtig verstanden, ein orthopädisches Problem? Ja, der hat halt in jungen Jahren, war der halt schlecht versorgt worden. Und der Rücken, der ist halt leicht deformiert halt. Dadurch, der wurde mit 2,5, habe ich erfahren. Ich kenne auch den Züchter damals. Also mit 2,5, also nicht vom Züchter aus, sondern von den Vorbesitzern, wurde der halt schon antrainiert, dann sollte der Dressur gehen. Dann hatte der aber aufgrund von Verspannungen Taktfehler. Also richtig schlecht behandelt. Ja. Und das ist nicht mehr aus dem Bügel jetzt. Nein, ist es leider nicht. Sag mal, jetzt hast du gerade mir erzählt, du warst da in der Uniklinik und jetzt wieder da. Das kostet doch alles ein irrsinniges Geld wahrscheinlich. Ja, das mit Sicherheit. Bist du so wohlhabend oder seid ihr so wohlhabend? Nein, ich bin nicht vom Beruf Tochter, ich finanziere das alleine. Nein, das habe ich jetzt nicht unterstellt. Wie finanzierst du das? Hast du einen guten Job oder? Ja. Wie viel hast du jetzt in dieses Pferd schon reingesteckt? Weißt du das schon? Ich weiß es nicht, nee. 10.000, 20.000? Ich weiß es nicht, ich habe da den Überblick verloren. Aber du kannst es nicht. Ich meine, der stand jetzt nicht ständig unter Medikamenten und es war nicht wirklich jede Woche ein Tierarzt da. So extrem war es nicht, aber der war halt ständig unter Behandlung und ich sag ehrlich, ohne meine Freundin hätte ich das auch nicht geschafft. Wie viel hat er denn gekostet damals, was du ihn gekauft hast? Für 200 Jahre? Also ich habe den damals, der hat also super Papiere. Die Papiere sind auch von dem Pferd. Ich habe mich mit dem Züchter in Verbindung gesetzt, weil manchmal ist das auch so, wenn es ein Pferd nicht mehr gibt, dann werden die Papiere einfach weitergereicht. Und also wie teuer war das? Ist das Pferd. Ich habe auch Fohlenbilder von dem und als Fohlen war das ein ganz normales Fohlen. Wie teuer war es? Ich habe damals dafür 3.000 Mark bezahlt. So, jetzt klingst du sehr deprimiert, sehr traurig. Ja. Was wird denn jetzt mit dem Pferd? Kann man das retten? Oder? Also der hat Symptome, Krankheitssymptome, die Knochen und Bänder und so sind so aufgebraucht wie bei einem Pferd, was schon 15, 20 Jahre alt ist. Heißt das, wenn das so schlimm klingt, heißt das, dass man dir vielleicht vorgeschlagen hat, ihn töten zu lassen? Ja. Ich wollte es jetzt nicht so aussprechen, aber es ist ja so. Ja, das hat der Tierarzt in der Form nicht ausformuliert, aber er hat gesagt, wir haben halt noch die Möglichkeit und jene Möglichkeit, aber eine Heilung gibt es nicht. Und das heißt, man kann dieses Stadium auch nicht aufhalten, man kann nicht sagen, das ist jetzt Stand der Dinge und so bleibt es mit Medikamenten. Es wird halt voranschreiten. Das heißt, man kann das nicht sagen, wie schnell das geht. Das ist du hast das zu entscheiden. Du musst jetzt über das Leben des Pferdes entscheiden. Ja. Also ich meine, ich kann, wenn ich mich dazu entscheide, ihn zu behalten, dann kann ich nicht, bin ich nicht mehr Reiter, so wie man sich das vorstellt, schöne Sommertage, lange Sommerausritte und so. Ich bin dann eher Therapeut. Das heißt, wir haben da genau drüber gesprochen, der müsste einen Muskelaufbau Aufbaupräparate bekommen. Der müsste eine spezielle Wärmelampe bekommen, wo wir den mehrere Stunden am Tag drunter stellen. Und letztendlich würde das nur lindern und das auch nicht heilen, das Ganze? Nee, es würde nur lindern, es würde ihm die Schmerzen nehmen. Mhm. Er wollte auch probieren mal mit dem Schmerzmittel, wie er sich dann bewegt, weil er läuft auch stocksteif. Er braucht, also das hat bisher noch gar kein Tierarzt festgestellt. Also wäre es letztendlich wahrscheinlich eine Lösung für das Tier, wenn du es einschläfern lassen würdest. Sagen wir mal so, wenn man die ganzen Therapiemaßnahmen macht, die sind sehr, sehr zeitintensiv, dann ist es für das Tier soweit noch lebenswert. Wenn ich jetzt aber sage, ich würde den einfach auf irgendeinen Gnadenbrothof stellen und damit wäre dem Tier nicht geholfen, der musste jetzt, weil das Wetter so schlecht war, mal ein paar Tage stehen bleiben, dass er nicht geritten worden ist. Also Reiten ist quasi eine Bewegungstherapie, um halt die Symptome zu lindern. Sag mal, Nina, ich würde dich gerne fragen, du erzählst das mit einer solchen ungeheuren Leidenschaft und Identifikation. Um halb eins habe ich meine Freundin nach Hause geschickt, die mir eigentlich in der ganzen Zeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Wie wichtig ist dieses Pferd für dich? Sehr. Ist es wichtiger als Menschen? Dazu müsste man mich als Person kennen, dann könnte man das besser erklären. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann würden alle denken, die hat sie nicht mehr, die hat irgendwo eine Meise. Aber in die Richtung geht es. Nicht, dass du eine Meise hast, sondern dass das Pferd das Wichtigste in deinem Leben ist. Ja. Hast du einen Freund? Nein. Hattest du mal einen Freund? Ja, sicher. Ist der Freund laufen gegangen wegen des Pferdes? Nein, das waren andere Gründe. Hätte ja sein können, ne? Dass du so verbunden bist mit dem Pferd. Ich meine, ich lerne auch Leute kennen, ich gehe auch aus. Ich hatte ja neulich in der Sendung, das ist jetzt ein bisschen despektierlich, das zu vergleichen, aber einen jungen Mann, der so ein Autofanatiker ist, ein Trabifahrer, und dem ist die Freundin laufen gegangen, weil er zu sehr sich, aber das ist eine ganz andere Geschichte, also man kann das auch gar nicht dann so sehr vergleichen. Also das ist jetzt ein ernstes Problem, du musst entscheiden, wie du dich jetzt verhältst und ob du da ganz viel rein investierst an Zeit und auch an Geld und dann auch eben nicht weißt oder ziemlich sicher bist, dass das Pferd nie richtig gesund werden wird. Ja, das ist so. Man weiß es nicht. Man kann doch nicht mal sagen, die Chancen stehen 50-50. Kannst du denn vielleicht eine Meinung von einem anderen Pferdefachmann einholen? Ich habe ja schon mehrere gehabt und ich sollte jetzt, der Tierarzt meinte, man sollte halt mit dem Spezialbeschlag anfangen und einen Chiropraktiker hinzuziehen und es ist halt eine langwierige Sache und als Tierarzt sagte er, ich kann nicht feststellen, wo das Tier genau Schmerzen hat, wie stark die Schmerzen sind. Ein Mensch kann sagen, auch heute ist es nass kalt, mir tut das linke Knie mehr wie das rechte. Wie wäre es denn damit, wenn du diese Therapie zumindest mal beginnen würdest? Ja, sicher. Ne? Und zumindest diese Chance auch noch nutzt. Das Problem an der Sache ist, ich war ja heute da und ich kann mit dem nicht mehr so unbefangen umgehen. Also mich belastet das so dermaßen. Ich meine, dass das die beste Klinik ist überhaupt in Hochmoor, wo ich gestern war. Das habe ich also von vielen gehört. Die Isabel, das Wert, das ist eine Springreiterin, die war auch mit ihren Pferden da. Und eigentlich habe ich diesen Termin immer vor mir hinausgezögert, weil ich auch... Naja gut, also du musst dann... Ja gut, also das heißt unbefangen umgehen. Also entweder musst du dich jetzt dafür entscheiden, diese Therapie durchzuziehen, dann kannst du nicht vor dem Pferd immer stehen und heulen. Das kriegt das Pferd ja auch mit, vermute ich mal, dass die Stimmung gar nicht so gut ist. Oder du musst halt den radikalen Schritt machen. Wie ich dich aber jetzt wahrnehme, glaube ich, wirst du nicht den radikalen Schritt unternehmen, sondern diese Chance auch noch versuchen zu nutzen, obwohl es sich nicht gut anhört. Ja. Aber vielleicht kannst du dann hinterher sagen, ich habe alles ausprobiert und letztendlich geht es um das Pferd und nicht um meine Gefühle. Und das Beste für das Pferd ist, nicht mehr diesen Leiden ertragen zu müssen. Ne? Das ist ja das Kriterium. Ja, das ist nur halt schwer. Bei einem Tier ist es halt super schwer einzuschätzen. Wie stark leiden die? Ich meine, die haben zwar auch eine Mimik im Gesicht und so, aber man kann es nicht genau sagen. Versuch doch mal diese Therapie. Ja. Geh es doch mal an. Ja, das Problem ist, der hat auch am Rücken halt Beschwerden und jetzt kann er halt auch nicht geritten werden. Und ich hatte schon im Vorfeld immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich dem geritten bin, letztendlich, weil ich nicht wusste, ob es richtig oder falsch ist. Letztendlich kann ich dir natürlich jetzt auch von hier aus keinen richtigen guten Tipp geben, Nina. Ja, ich, das ist schon richtig. versuch es mal. Und hab mal weniger dich im Kopf, hab mal weniger deine Gefühle auch im Kopf, sondern wirklich was, die klare Frage, was ist für dieses Tier am besten? Dazu musst du dich disziplinieren, auch wenn es dir noch so sehr an deine Seele geht. Und das muss gemacht werden. Nicht wie du es gerne hättest und wie du nicht gerne traurig wärst und was weiß ich. Alles Gute bei der Entscheidung. Ja, danke. Tschüss, Nina. Gott, die Arme war ja ganz neben der Kappe, Mann. 1.34 Uhr. Nein, 1.35 Uhr gleich. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 36 und 14 Sekunden. Hier ist Radio 1 live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne festes Thema von uns, sondern ihr gebt die Themen quasi vor. Ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Und gerade eben erreicht mich doch hier noch ein böser Brief, den ich aber schnell loswerden möchte, von Gert Schmidtke aus Gladbeck. Hallo Jürgen. In deiner Sendung in der Nacht von Freitag, 3.3.2000 auf Samstag, 4.3. hast du dich geäußert, dass die Ruhrgebietler keine Ahnung vom Karneval haben und nicht wüssten, wie Karneval geschrieben werde. Ich will dich zwar nicht beleidigen, aber mit dieser Äußerung hast du bewiesen, dass du keine Ahnung von den Ruhrgebietlern hast. Denn sonst hättest du einmal über den Tellerrand von Köln hinausgeschaut. Dabei hättest du nämlich entdeckt, dass hier in Gladbeck zum Beispiel seit 10 Jahren am Sonntag vor Rosenmontag ein Karnevalszug stattfindet. Dieser Karnevalszug findet im Stadtteil Rosenhügel statt. Ist ja alles Peanuts gegen das, was hier in Köln abgeht. Aber ich glaube auch, dass die Ruhrgebietler natürlich Leute sind, die wunderbar feiern können. Das habe ich schon sehr oft mitbekommen. Aber Karneval ist ja vielleicht doch mehr hier. Aber ich lasse mich gerne belehren. Sabine, 40 Jahre, guten Morgen. Hallo? Ja, Sabine, ich grüße dich. Ja, hallo. Was ist dein Thema? Ein Thema. Hast du keins? Ich habe eins, ja. seit 7 Wochen habe ich eine neue Beziehung zu einem Mann und es fing total super an, weil die letzten 7 Jahre waren nicht so pralle mit meinem letzten Partner. Mhm. Und da war ich unheimlich froh, jemanden kennenzulernen, mit dem ich unheimlich mich unterhalten kann, lachen kann. Der so ist, wie ich ihn gerne möchte, mhm. Mann, und der mich auch unheimlich angezogen hat, und ich denke mal, ich ihn auch, ne? Denn ja. Wir sind also ziemlich schnell im Bett gelandet und das war alles unheimlich prima. Hat eine Frau auch gesagt, er macht keine Frauen mit kleinen Busen und er du macht bist keine. Du bist eine großbusige Frau? Ja. Bin aber auch nicht dünn, also bin ein bisschen molliger, mhm. Und er hat aber auch zu mir gesagt, das wäre kein Problem, seine Frau war genauso. Mhm. Lebt aber jetzt in Scheidung, seit fast 2 Jahren, denke ich mal. Und steht absolut nicht auf ganz dünne Frauen. Ja, und jetzt... Klingt bis jetzt noch alles sehr gut. Klingt ganz toll, das hätte ich auch gedacht. Aber? Ja, jetzt ist das Problem, sexmäßig läuft da im Moment gar nichts, weil, er ist zwar heiß auf mich, ich auf ihn, ganz normal, und wir landen irgendwann in der Kiste und dann spielt sich nichts mehr ab. Er hat zwar eine Erektion und die hält sich auch über eine ganze Zeit, aber es passiert nichts und irgendwann ist es vorbei. Wie, es passiert nichts? Er hat eine Erektion, ihr liegt beide im Bett, ihr beiden Turteltauben und was heißt, es passiert nichts? Es passiert nichts. Tut er es nicht? Doch, er tut es, aber es klappt nicht. Das heißt, er kommt nicht zum Orgasmus, oder Bevor es dann irgendwann soweit wäre, vielleicht, klappt es nicht mehr, weil dann die Erektion weg ist. Mhm. Und das war anfänglich doch alles anders. Das war anders und ja, Oralverkehr ist in Ordnung, das klappt, komischerweise. Das klappt. Mhm. Das klappt auch mit Orgasmus. Wo er auch sagte, ja, so die letzten Beziehungen, die haben das eigentlich wahrscheinlich nicht so gerne gemacht und also er findet es natürlich gut. Mhm. Naja, gut, vielleicht aber nicht. Findest du es auch gut? Und ja, nee, dachte, ich war, ja, doch. Ja, doch, ich mache eigentlich auch nichts, um irgendwie, ja, ihm was zu beweisen oder so. Mhm. Und er sagt ja auch, es ist alles super und alles toll, bloß es klappt nicht. Und mit der Zeit ist es natürlich total frustrierend. Mhm. So nach dem Motto, dann müssen wir uns eben trennen und es liegt wahrscheinlich dann doch an dir, also an meiner Figur. Ach, der Zusammenhang wird jetzt hergestellt, dass es dann mit der Figur irgendwie zu tun hat? Ja, ja, ja. Das hat er gesagt? Mhm. Erzähl mir doch bitte nochmal ein bisschen ausführlicher, wie sein Leben im Moment aussieht. Ja, ein bisschen mehr Stress. Mhm. Alle 14 Tage seine Tochter, mhm. aber gewollt und am besten noch länger, weil er liebt es über alles, was ich unheimlich gut finde. Ja, wie gesagt, Stress bei der Arbeit, vielleicht auch Stress wegen der Scheidung, die irgendwann jetzt fällig wäre. Ja, er hat zu viel Arbeit. Bist und du ganz sicher, dass es nicht noch eine andere Frau gibt? Ja, denke ich schon im Moment, würde ich es merken. Mhm. Und wir haben uns auch wirklich gesehen an einem Abend und ich hatte gerade so eine spontane Idee. Ich dachte, der Typ hat ein schlechtes Gewissen. Deswegen vollzieht er den Akt nicht letztendlich. Das hört man immer wieder. Ich habe eigentlich so einen anderen Grund, wo ich denke, es könnte sein. Er trinkt ja nun schon über längere Zeit. Mhm. Wo er dann aber zu mir sagt, ja und, vor dir hatte ich doch auch jemanden und da klappt das auch immer. Mhm. Ich sage, gut, ist ja schön und gut, ist, glaube ich ihm auch. Ja gut, wenn es oral klappt, dann klappt es ja, dann funktioniert ja alles. Das muss ja irgendeine psychische Barriere bei ihm darstellen. Ja. Dass es nicht zum richtigen Geschlechtsverkehr kommt. Ja, aber ich weiß nicht, wie das auf einmal dann kommt. Ich meine, sehr schlimm finde ich das verstehe ich auch nicht, sehr schlimm finde ich eigentlich schon, wenn er so eine Andeutung macht, dass es mit deiner Figur zu tun hat. Das ist doch sehr beleidigend. Das finde ich auch ganz prima, aber ich bin mittlerweile am Abnehmen, habe 20 Pfund abgenommen, jetzt innerhalb der 7 Wochen. Mhm. Wegen ihm? Er ist mit der Auslöser. Ich habe es vorher gewollt, aber nicht geschafft. Und jetzt schaffe ich es. Also, weil er sehr viel bedeutet und ich möchte es eigentlich wegen dieser Sache nicht aufgeben. Bist du nicht sehr beleidigt? Ich glaube, ich wäre sehr beleidigt, wenn mir das jemand sagen würde. Ich bin traurig, aber ich schätze auch seine Ehrlichkeit, weil er ein Mann ist, der sehr ehrlich ist. Und von daher möchte ich aber auch ganz einfach, dass er vielleicht weiß, dass er vielleicht doch ein Problem hat. Denn ich denke, man, der über 2 Jahre regelmäßig trinkt, bei dem kann es auch auf einmal aufsetzen, mit Blockade da sein, aber das akzeptiert er nicht. Wie schwer bist du denn und wie groß bist du? Ich bin 1,77, 1,77, ja, und wieg so 103 Kilo. Mhm. Ist schon ein bisschen kräftig, sagen wir. Ne? Aber ich bin eigentlich keine hässliche Frau, so schätze ich mich selbst ein. Und ich wirke eigentlich doch noch attraktiv. Und ich meine, am ersten Abend hat er mich gesehen, hat mich kennengelernt, wie ich bin. Und von daher finde ich es dann auch irgendwo merkwürdig. Ne? Eben, wie begründet er das denn, dass er am Anfang scharf auf dich war und sogar dir noch sagt, dass er letztendlich auf Frauen steht, die so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also mir klingt das alles ein bisschen komisch, merkwürdig. Als würde er etwas verschleiern. Ich glaube dem das nicht. Mhm. Ich glaube es ihm nicht. Außerdem, und wenn es wirklich nicht stimmen sollte, finde ich es umso dreister, da deine Figur vorzuschieben. Vielleicht sind irgendwelche anderen Gründe im Hintergrund, die ihn dazu bewegen, nicht richtig aktiv sein zu können. Ich denke mal, auch mittlerweile ist es bei uns im Kopf so drin, wenn es einmal nicht klappt. Ich denke mal, beim Mann ist es vielleicht noch mehr dann, dieser Leistungsstress. Und es ist jetzt ja so, dass wir nicht mehr unbefangen an diese Sache gehen können. Wir haben es ja beide im Kopf. Ich würde auch erstmal ein bisschen die Sexualität runterschrauben. Ja, das habe ich mir ja gedacht, das wollte ich auch gerne. Ja, das würde ich auch machen. Und vor allen Dingen auch mal würde ich an deiner Stelle beobachten, wie er generell überhaupt zu dir steht, abgesehen von der ganzen Sexualität. Wie er dich akzeptiert, ob er integer, loyal sich dir gegenüber auch verhält. Ich wäre jetzt schon ein bisschen misstrauisch nach dem, was ich ja gehört habe. Es ist ja frisch, es sind ja erst 7 Wochen. Du kennst, diesen Menschen ja noch gar nicht. Ja, das ist richtig, aber ich schätze ihn so an, dass er ehrlich ist. Und das bestätigt mich einfach. Aber ich denke mal, man müsste meine Meinung auch akzeptieren, dass ich sage, vielleicht hast du wirklich ein Problem natürlich, mit dem Alkohol. Natürlich, ja, klar. Und auch, das kommt vielleicht auch auf einmal, wenn es über längere Zeit das Trinken ist. Dass man das nicht einfach so sagen kann, das klappte vorher, wieso soll es jetzt nicht mehr klappen? Wie alt ist vielleicht er? Kommt irgendwann eine Barriere, er wird 36. 36. Beschnuppert euch mal noch ein bisschen. Und entfernt euch mal ein wenig von der Sexualität. Mhm. Würde ich so machen. Ja, das habe ich mir auch. Und da muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Viel Erfolg und viel Glück. Ja, danke schön. Wiederhören, tschüss. Tschüss. Martin 35, morgen. Abend. Martin, was ist dein der Grund deines Anrufes? Ja, und zwar folgendes. Ich hatte vor 14 Tagen schon mal anrufen wollen, oder habe ich versucht durchzukommen. Und zwar ging es um das Thema damals, das kann ich nie wieder gut machen. Ja. Ich habe aber eine positive Sache in der Hinsicht, die ich nicht wieder gut machen kann. Und zwar folgendes. Ist schon 10 Jahre her, da ist meine Mutter in meinen Arm gestorben. Mhm. Hirnschlag. Mhm. Und ich habe wohl dadurch einen seelischen Schock bekommen, aber was ich vorher nicht wusste, dass ich dadurch auf ein Auge blind geworden bin. Mhm. Und dann wollte durch den Schock? Durch den Schock. Ach, das gibt es. Sowas gibt es, ja. Mhm. Da haben die Ärzte Hypnose versucht, Schocktherapie, alles Mögliche. Und da haben sie gesagt, ja, wenn sie einen Glücksmoment haben, so wie ein Sechser im Lotto oder so, dann würde das wohl leicht wiederkommen. Warst du vollkommen erblindet auf dem Auto, auf dem Auge? Auf dem Auge, ja. Auf dem Auge. Auto. Mhm. Vollkommen erblindet? Vollkommen. War das schlagartig direkt, nachdem deine Mutter gestorben war? Ja, aber ich habe es nicht gemerkt. Muss ich dabei sagen. Ich habe es nicht gemerkt. Ja, du hast es vermutlich am nächsten Tag, oder? Nee, auch nicht. Och. Ich komme jetzt dazu. Ja, erzähl mal weiter. Und zwar wollte ich dann Führerschein machen. Mhm. Klasse 2 Führerschein, weil dann verdient man ja mehr Geld. Mhm. Also, weil ich städtischer Fuhrabfahrtarbeiter früher war. Mhm. Ja, dann habe ich Klasse 2 mich angemeldet, alles Mögliche gemacht schon, reichlich Geld reingesteckt. Und dann sagt der Fahrlehrer, so, jetzt wird aber auch mal Zeit, dass du zum Sehtest gehst. Ja, ich zum Sehtest. Da haben die mich zum Augenarzt danach geschickt, weil sie sagten, das stimmt was mit ihren Augen nicht. Ja, dann haben die gesagt, der Augenarzt gesagt, ja, müssen wir ein augenärztliches Gutachten machen. Mhm. Dann hat der das gemacht und dann hat er gesagt, ja, setzen Sie sich mal. Und ich habe noch gesagt, so aus Scherz, ja, ich werde doch nicht blind sein. Dann sagt er, woher wissen Sie das? Ja, und dadurch durfte ich keinen Führerschein machen, weil die mir damals gesagt haben, ich könnte auf das andere Auge auch blind werden. Mhm. Mhm. Und diese Erblindung hat einen ganz eindeutigen psychosomatischen Hintergrund. Richtig. Wie viele Wochen bist du blind rumgelaufen, ohne es zu merken? Also halb blind? Wie viele Wochen? Hm? Das kann ich so, also anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, bis du den Führerschein machen wolltest? Ja. Und du hast anderthalb Jahre nicht gemerkt, dass du auf einem Auge vollkommen erblindet warst? Nee. Man kann es gar nicht glauben. Ja, auf das andere Auge hatte ich 110%. Also das ist sehr sonderbar. Ja. Das ist sehr sonderbar. Ja, jetzt geht's doch weiter. Jetzt geht's doch weiter. Und dann haben sie ja gesagt, wie gesagt, ein Glücksmoment. Dann habe ich geheiratet, habe ich meine Frau natürlich auf die Seite gedrückt. Nichts. Dann bin ich Vater geworden von 2 Kindern. Mhm. Beide, also nicht Zwillinge, sondern eins nach dem anderen auf die Seite gedrückt. Nichts. Und jetzt letztes Jahr, August, hat mir meine noch Frau eröffnet, dass sie sich scheiden lässt. Mhm. Ja gut, und dann war ich auch natürlich wieder geknickt. Mhm. Und habe gesagt, so lange wollte ich eigentlich nicht alleine bleiben. Dann bin ich rausgegangen und habe meine neue Lebensgefährtin gefunden. Und wir sind so am Tanzen und ich auf einmal gucke ich so, ich kann wieder sehen. Das gibt's doch gar nicht. Ich denke, ich spinne. Ich konnte wieder räumlich gucken. Beim Tanzen hast du es bemerkt? Auf ihrer Seite. Also ich hatte sie, aber unwillkürlich. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Du hast ihr Gesicht an die Seite gedrückt, dessen Auge erblindet war. Ja. Mhm. Wollte ich ihr jetzt gar nicht sagen, was los war. Dann habe ich ihr das doch gesagt. Mhm. Und deswegen sage ich, das kann ich ihr nicht wieder gut machen, dass ich jetzt dadurch wieder sehen kann. Jetzt bin ich beim Augenarzt gewesen. Und jetzt kannst du auch Führerschein machen. Jetzt darf ich auch wieder Führerschein machen und habe 45% Sehschärfe dadurch. Das ist ja eine tolle Geschichte. Ja, und das ist sowohl was Schönes. Hast du dich da mal noch ausführlicher vielleicht mit Ärzten unterhalten, wie sowas kommt? Also A, wie die Erblindung passieren kann, B, wie es passieren kann, dass man das nicht merkt und C, dass es jetzt wieder als normal ist? Seelischer Schock, wie gesagt. Also, wie manche die Stimme verlieren können, so dann nie wieder sprechen, so unter dem Motto. B, ja, was war B nochmal? Ja, dass du es nicht bemerkt hast so lange. Ja, weil das andere Auge für mich mitgesehen hat. Also ich konnte da super drüber gucken, nur das Freundliche sehen. das hat mich früher nie so belastet, sag ich mal. Und folglich kann man dann wahrscheinlich jetzt Punkt C auch nicht erklären, dass es wieder gesundet ist. Es kommt genauso plötzlich, wie die Erblindung kam, ne? Richtig, weil die hatten mir prophezeit, eigentlich, eventuell würde das andere Auge blind auch werden, weil zu damaligen Zeitpunkt, also sagen wir mal noch letztes Jahr, hatte ich nur noch 80% auf das andere Auge, weil seit das wann, andere ja überansprucht wurde. Ja, ja, klar. Seit wann kannst du jetzt wieder richtig normal sehen? Seit knapp 4 Wochen. Ach, seit knapp 4 Wochen? Ja. Ist ja also ganz frisch noch. Ja, klar. Nimmst du denn jetzt schon auch, also wenn du das ganz ehrlich jetzt auch vergleichst gegenüber der Zeit davor, schon die Welt ganz anders war wieder? Ja, klar. Ja, ne? Ja, Wahnsinn. Also ich sag mal, ich kann wieder, wie soll ich sagen, um die Ecke gucken, wie man so schön sagte. Weil vorher konnte ich das nicht. Ich konnte nur ich war auf das rechte Auge blind, ich konnte nur in die linke Ecke gucken. Aber in die rechte Augenecke konnte ich nicht. Naja, man kann sich das vorstellen, man hält einfach ein Auge zu. Ja, ne? Und dann guck mal. Ja, klar. Kannst du gar nicht weit gucken. Also weit gucken schon, aber nicht um die Ecke. Also eine wunderschöne Geschichte eigentlich, ne? Eine ganz tolle Sache. Ja, und deswegen wollte ich eigentlich, wenn es möglich ist, meinen Chef dafür recht herzlich danken. Und dir sagen, ich liebe sie. Na, ja, das ist doch wunderbar. Hoffentlich kriegt sie das auch mit jetzt. Das glaube ich doch. Das kriegt sie mit. Ja, sie hört auf das Radio mit. Ja. Also ich freue mich auch sehr. Sehr schöne Sache, sehr schöner Ausgang dieser Geschichte. Und alles Gute. Ja, Domian, ich habe nochmal eine Frage. Ja. Hast du eigentlich Jürgen Domian mit Nachnamen oder woher kommt ich heiße, der Name Domian? Denn Domian ist mein Nachname. Also kein Künstlername, das fragen mich manchmal die Leute. Das ist mein ganz normaler Familienname, ja. Ja, war ja nur meine Frage. War nur eine Frage, okay. Alles klar. Tschüss, Martin. Und machen weiter so. Okay. Toi, toi, toi. Tschüss, danke schön. Karin, 65 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Karin, was ist der Grund deines Anrufes? Ja, ich bin also am 10. Oktober vor 10 Jahren, 89, hat Brustamputation. Und dann seit da bin ich für meinen Mann nicht mehr existent. Ich existiere so gar nicht mit ihm. Er hat mich seitdem weder in den Arm genommen, noch was anderes. Sind beide Brüste amputiert? Nein, nur eine. Die eine ist zwar auch befallen, mit Metastasen drin. Aber ich möchte mich nicht mehr operieren lassen. Es wird jetzt mit Bestrahlung gemacht. Der Arzt hat dann zu mir gesagt, er möchte mit meinem Mann sprechen. Ich sage, ja gut, könnte er machen. Aber ich soll es ihm erstmal selber sagen. Ich sage, es wird keinen Zweck haben. Aber ich habe es dann doch getan. Da hat er gesagt, was geht mich der Scheiß an. Das ist aber bitter. Ja, und dann habe ich das dem Arzt gesagt, weil ich einen anderen Tag wieder da runter musste, nach immer zur Bestrahlung. Und habe ich ihm das gesagt, genau wortwörtlich gesagt, er sagt, er ist gut, dann mache ich das. Dann spreche ich mit ihm. Ja. Dann hat er angerufen, nächsten Tag, wo ich wieder kam, da sagt er, Sie können mir glauben, das ist mir in meiner ganzen Praxis noch nie passiert. Denn er hat mir auch genau das Gleiche gesagt, was ihm das Scheiße anging. Und hat dann einfach aufgelegt. Er hat mich weiter mit ihm reden wollen, hat aber aufgelegt. Karin, tut dir das nicht ungeheuer weh? Ja, das tut schon weh. Auch ich muss ja zugucken, er spielt. Und wir müssen auch mitspielen, dem vollkommenen Gentleman, nach außen. Und wir müssen mitspielen. Ich muss mir angucken, wie er alle anderen in den Arm nimmt und abknutscht. Muss ich zugucken. Wer ist denn wir? Du sagst, wir müssen mitspielen. Meine Tochter. Die Tochter. Lebt die auch noch bei euch zu Hause? Ja, sie ist 27, die lebt noch zu Hause und Jan ist 43 oder wird 43, die ist verheiratet. Die lebt nicht mehr zu Hause. Jetzt erzähl mir mal, du hast gesagt, am 10.10.89, ne? 89. Ist die Brust amputiert worden. Ja. Seitdem verhält er sich so. Ja. Wie war denn die Ehe davor? Ja, eigentlich. Ja, gut. So von meiner aus, also seine Schwestern haben mich immer gewarnt und haben immer gesagt, das ist so und so. Ich hatte eine Bekannte, die kam aber in eine Klinik, also die hat es mit den Nerven. Da sagten meine Schwägerin, du, das eine merkt dir. Wenn du krank wirst, hast du keine Unterstützung an unserem Bruder. Das haben die damals zu dir schon gesagt? Das haben die immer schon. Die haben, auch gesagt, wo wir heiraten wollten, willst du den Mann wirklich heiraten? Mhm. Und haben dann so viel erzählt und er sagt immer, das ist gelogen, Lügen, ne? Wie lange seid ihr verheiratet? Bitte? Jetzt? Wie lange seid ihr jetzt verheiratet? 29 Jahre. Aber nochmal die Frage, bis zu deiner Krankheit 1989, war er da liebevoll zu dir? Hast du dich akzeptiert gefühlt von ihm? Hat er dich angefasst? War er zärtlich? Ja, wenn er wollte, ja. Also wenn er Sex wollte? Ja. Aber sonst nie mal so? So richtig, ich weiß es nicht. Es ist mir gar nicht da so aufgefallen. Also ich habe das alles, auch wenn mich meine Freundin gesagt hat, so einen kalten Typen willst du heiraten. Würdest du denn heute auch sagen, wenn du das von heute so zurück übersiehst, alles deine Ehe, dass er im Grunde genommen immer sehr kalt zu dir war? Ja. Mhm. Doch. Also, dass da nie... Es ist ich bezogen. Furchtbar ich bezogen. So, jetzt sind 10 Jahre vergangen und ihr habt nur nebeneinander gelebt. Nur nebeneinander gelebt und ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, aber es ist nicht mehr möglich, an ihn ranzukommen. Also er hat auch nicht mal ein nettes Wort für dich übrig? Nein. Und dann sind wir in Urlaub gewesen, habe ich gedacht, na versuchst du es jetzt mal, der Abstand von der Arbeit und so, versuchst es. Er hatte geschlafen, gut geschlafen, war mittags, dann hat er ein Buch in der Hand und schlaf. Und ich immer sage zu mir, ich sage, wir müssen mal miteinander reden, das geht doch so nicht weiter. Er reagierte nicht. Ich sage, wir müssen miteinander sprechen. Ich sage, egal, ob du Probleme hast und meine Probleme, wir müssen zusammen miteinander sprechen. Er reagierte überhaupt nicht. Ich sage, weißt du überhaupt, wie lange wir nicht mehr zusammen geschlafen haben? Auch da reagierte er. Interessiert ihn alles gar nicht. Nein, und ich sage, das sind 7 Jahre her. Das kam, als Antwort kam, Also ihr habt dann doch schon noch mal miteinander geschlafen, auch nach der Brustamputation? Das ja, Und dann habe ich gewagt, die Hand auf ihn zu legen. Da hat er mich erstmal ganz dumm angeguckt. Und dann habe ich gesagt, wir müssen miteinander reden, das geht so nicht mehr weiter. Und da sagt er zu mir, bist du eine Nutte, dass du dich anbieten musst? Kein, ich weiß ja, dass man in, du bist 65 Jahre jetzt alt, ne? Und da sind gewisse Dinge nicht mehr so einfach. Wenn du jetzt 40 wärst oder 45, würde ich jetzt sofort sagen, Karin, weg von dem Typ, weg von ihm. Nur ist das in dem Alter vielleicht auch nicht mehr so ganz einfach, sich scheiden zu lassen. Mir hat der Psychologe auch geraten, ich war in Tecklen, wo ich zur psychosomatischen und der hat mir das auch gesagt, weg, der ändert sich nicht mehr, der wird höchstens noch schlimmer. Die mehr demütigen lassen, wollen sie sich doch wohl noch nicht, aber ich muss mich immer weiter demütigen lassen. Also meine Namen sind Mischstück oder du bist wohl bescheuert oder eine bescheuerte Kuh. Also du hast nicht die Kraft dazu zu sagen, ich will mich von ihm scheiden lassen? Nein, ich würde auch so, ich habe selber gar nicht. Ich habe hier nicht nur den Krebs, ich habe Zucker, ich habe einen Bluter und das kommt so viel zusammen, aber das wäre ja alles aber zu weißt ertragen. Du, ja, aber weißt du, vielleicht bist du auch so krank geworden, weil du so einen schlechten Mann an deiner Seite hast. Ja, wahrscheinlich, das ist ja gerade nicht fördernd. Ne? Nee, das ist nicht fördernd und du hast ja gar keine Glücksaugenblicke mehr in deinem Leben. Du bist ja nur angespannt und nur kalt um dich herum. Hast du denn mit deiner, die Tochter wohnt ja noch, die eine wohnt noch da, ne? Ja. Hast du denn mit der vielleicht mal irgend sowas durchgespielt, dass du mit der in eine eigene Wohnung ziehen könntest? Ja, das will sie, dann will sie es wieder nicht und ich weiß auch nicht, weiß man nicht genau. Je älter sie wird, je mehr geht sie auf ihren Vater. Ach so, ach so. Also wobei ähnelt sie ihren Vater. Wobei sie kriegt das ja alles hautnah mit, ne? Wie ja, eure. Eben. Ja. Aber sie hält nicht richtig zu dir, hast du den Eindruck? Nein, nicht immer. Manchmal. Sie schimpft zwar, wenn er nicht da ist, aber wenn er dann kommt, er spricht ja auch kaum mit, also nicht wieder mit ihr viel oder mit mir, keine 10 Worte am Tag. Hat das bei dir manchmal solche Gefühle zur Folge, dass du so ganz im Stillen manchmal denkst, ach, ich will auch gar nicht mehr? Ja. Doch. Nun bin ich so krank, nun kann ich auch sterben? Das habe ich in letzter Zeit sehr oft. gesagt, ich kann ganz einfach, ich kann auch das Theaterspiel nicht mehr. Mhm. Fällt mir immer schwerer draus. Es kommt auch keiner. Meine Freundin kommt nicht mehr, meine Schwester kommt nicht mehr. Mhm. Keiner kommt wegen ihm mehr hierher. Mhm. So, ich bin im Sozialen aus. Karin, mir tut das sehr, sehr, sehr leid. Unsere Sendung ist gleich zu Ende. Ich möchte aber, dass wir uns noch ein bisschen mit dir unterhalten. Dürfen wir dich gleich nochmal anrufen, ja, nach 2 Uhr? Dann ja, leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal, ja, an. Ja? Ist gut. Bis gleich dann. Ja, tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Nacht in der Technik war Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und offen heißt, ihr könnt ganz einfach bei mir anrufen. 1 Uhr Nacht. 1 Uhr nachts im Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage ciao, bis morgen. Tschüss.